Kapitel 12. Nun komme ich bald zu dem ergreifenderen Teil meiner Geschichte. Ich werde von den Begebenheiten berichten, die so erschütternd auf mich einwirkten, dass sie mich zu dem gemacht haben, was ich geworden bin. Über Nacht wurde es Frühling. Das Wetter wurde schön, der Himmel wolkenlos. Es erstaunte mich, dass dort, wo vorher alles so öde und verlassen gewesen, nun die schönsten Blumen blühten und es überall grünte. Tausend wundervolle Düfte, tausend entzückende Bilder ergötzten und belebten meine Sinne. An einem der Tage, da die Hüttenbewohner auszuruhen pflegten, der alte Mann spielte auf seiner Gitarre und die Kinder lauschten, beobachtete ich, dass Felix über alle Maßen traurig aussah. Oft seufzte er. Einmal hielt sein Vater im Spiel inne, und ich erriet aus seinen Bewegungen, dass er nach der Ursache von seines Sohnes Kummer fragte. Felix antwortete mit fröhlicher Stimme, und der alte Mann hatte das Spiel wieder aufgenommen, als jemand an die Tür klopfte. Es war eine Reiterin, die von einem Bauer als Führer begleitet war. Sie trug ein dunkles Gewand, ihr Antlitz war von einem schwarzen Schleier verhüllt. Agatha stellte eine Frage, worauf die Fremde nur zart »Felix« antwortete. Ihre Stimme war melodisch, aber klang ganz anders als die meiner Freunde. Als er seinen Namen hörte, eilte Felix zu der Dame, die bei seinem Anblick ihren Schleier zurückschlug. Ich erblickte ein Antlitz von himmlischer Schönheit und engelgleichem Ausdruck. Ihr glänzendes Haar war fremdartig geflochten. Sie hatte dunkle, sanfte und sehr lebhafte Augen. Die Gesichtszüge waren sehr regelmäßig geformt, ihre Haut wundervoll zart. Jede Wange hatte einen lieblichen, rosigen Schimmer. Felix schien außer sich vor Entzücken, als er sie sah. Aller Kummer wich von seinen Zügen, die eine solche himmlische Freude ausdrückten, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Seine Augen sprühten und seine Wangen röteten sich vor Glück. In jenem Augenblick schien er mir ebenso schön wie die Fremde. Sie war anscheinend von den verschiedensten Gefühlen bewegt. Indem sie sich ein paar Tränen aus ihren lieblichen Augen wischte, reichte sie Felix die Hand, die er leidenschaftlich küsste. Er nannte sie, soweit ich das verstehen konnte, seine süße Araberin. Sie schien ihn nicht zu verstehen, aber lächelte himmlisch. Er half ihr beim Absteigen, hieß ihren Führer gehen und geleitete sie in die Hütte. Einige Worte wurden zwischen ihm und dem Vater getauscht, und die junge Fremde kniete zu Füßen des alten Mannes nieder. Doch er hob sie auf und umarmte sie herzlich. Es war mir bald klar, dass die Fremde, obwohl sie artikulierte Worte sprach und anscheinend eine eigene Sprache hatte, weder von den Hüttenbewohnern verstanden wurde, noch diese selbst verstand. Sie machten viele Zeichen, welche ich nicht begriff, aber ich sah, dass ihre Gegenwart in der ganzen Hütte Freude ausstrahlte und die Sorge vertrieb, so wie die Sonne den Morgennebel vertreibt. Felix schien besonders glücklich. Mit einem Lächeln höchsten Entzückens hieß er seine Araberin willkommen. Agatha, die immer sanfte Agatha, küsste der lieblichen Fremden die Hand und machte, indem sie auf ihren Bruder wies, Zeichen, die mir anzudeuten schienen, dass er, bis sie kam, traurig gewesen war. So vergingen einige Stunden, während sich in ihren Zügen eine Wonne spiegelte, deren Ursache ich nicht verstand. Bald bemerkte ich, durch das häufige Wiederkehren derselben Laute, welche die Fremde ihm nachsprach, dass sie versuchte, ihre Sprache zu lernen. Sofort kam mir der Gedanke, selber diese Unterweisung zu dem gleichen Zwecke zu benutzen. In der ersten Unterrichtsstunde lernte die Fremde etwa 20 Wörter. Die meisten davon waren mir schon bekannt, aber ich zog Nutzen aus den anderen. Als die Nacht hereinbrach, zogen sich Agatha und die Fremde bald zurück. Bei ihrer Trennung küsste Felix der Fremden die Hand und sagte, »Gute Nacht, süße Sophie.« Er saß noch lange auf und sprach mit seinem Vater. Aus der häufigen Wiederholung ihres Namens schloss ich, dass sich das Gespräch um ihren lieblichen Gast drehte. Ich hatte den heißen Wunsch, sie zu verstehen, und wandte all meine Sinne darauf, doch es war mir ganz unmöglich. Am nächsten Morgen ging Felix weiter an seine Arbeit, und nachdem Agatha ihre übliche Tätigkeit im Hause aufgenommen hatte, setzte sich die Araberin zu Füßen des Greises nieder, nahm seine Gitarre zur Hand und spielte einige so hinreißend schöne Weisen, dass sie mir sogleich Freuden und Schmerzenstränen entlockten. Sie sang. Ihre Stimme floss in reichem Schall, anschwellend oder verebbend, wie die der Nachtigall im nächtlichen Walde. Als sie geendet, überreichte sie die Gitarre Agatha, die sie aber erst nicht nehmen wollte. Mit süßer Stimme begleitete sie das Spiel der einfachen Melodie, die in nichts der wunderbaren Weise der Fremden glich. Der alte Mann schien ganz verzückt und sagte einige Worte, die Agatha Safie zu erklären suchte und mit denen er ihr ausdrücken wollte, dass sie ihm mit ihrem Gesang die größte Freude bereitet hatte. Die Tage vergingen nun ebenso friedlich wie vorher, mit dem Unterschied jedoch, dass Freude anstelle der Trauer in den Mienen meiner Freunde zu lesen war. Safie war immer froh und glücklich. Sie und ich machten schnelle Fortschritte in der Kenntnis der Sprache, so dass ich in 2 Monaten die meisten Wörter, die meine Hüttenbewohner brauchten, zu verstehen anfing. Mittlerweile war auch die schwarze Erde mit Gras bedeckt. Auf den grünen Flächen wuchsen überall unzählige Blumen hervor, blass leuchtende Sterne im mondbeglänzten Wald, süß und lieblich duftend und göttlich anzusehen. Die Sonne wurde stärker, die Nächte klar und linde. Mein nächtliches Umherstreifen wurde mir zur Quelle höchster Wonne. Ich wagte mich im Licht der Sonne nicht heraus, aus Angst, die gleiche Behandlung zu erfahren, wie in dem ersten Dorf, in das ich hineingekommen war. Ich verbrachte die Tage, aufmerksam bestrebt, die Sprache schneller zu meistern. Und ich kann mich wirklich rühmen, dass ich rascher vorwärts kam als die Maurin, die nur sehr wenig verstand und sehr gebrochen sprach, während ich fast jedes Wort nachsagen konnte. Während ich solche Fortschritte machte, lernte ich auch die Kunst der Buchstaben, als sie von der Fremden gelernt wurden. Dadurch eröffnete sich mir eine neue Welt des Staunens und Entzückens. Das Buch, nach dem Félix Safie unterwies, war Volnays Ruinen. Ich würde den Sinn des Buches nicht verstanden haben, wenn Félix nicht beim Lesen ganz genaue Erklärungen gegeben hätte. Er hatte, wie er sagte, dies Werk gewählt, weil sein deklamatorischer Stil in Anlehnung an die Autoren des Orients geformt war. Dies Werk vermittelte mir eine flüchtige Kenntnis der Geschichte und ein Bild der verschiedenen gegenwärtig auf der Welt bestehenden Weltreiche. Es gab mir einen Einblick in die Sitten, Regierungen und Religionen der verschiedenen Völker auf Erden. Ich hörte von den trägen, schlitzäugigen Asiaten, dem erstaunlichen Genie und der geistigen Regsamkeit der Griechen, von den Kriegen und den heldenhaften Tugenden der Römer, von ihrer späteren Entartung und dem Verfall dieses mächtigen Weltreiches, von Rittertum, von der christlichen Religion, von mittelalterlichen Königen. Ich hörte von der Entdeckung der amerikanischen Länder und vergoss mit Safie Tränen über das unglückliche Schicksal seiner ursprünglichen Einwohner. Diese wundervollen Erzählungen flößten mir seltsame Gefühle ein. War der Mensch wirklich zur gleichen Zeit so mächtig, tugendhaft und herrlich und so gemein und lasterhaft? Einmal erschien er als der leibhaftige Sprössling des bösen Prinzips und dann wieder als die Vollendung alles Edlen, das Ebenbild Gottes. Ein großer, tugendhafter Mann zu werden, erschien als höchste Ehre, die es für ein denkendes Wesen gab. Niederträchtigkeit und Bosheit, die vielen den Berichten nach zu eigen waren, als tiefste Entwürdigung, als ein Zustand weit niedriger als der des blinden Molches oder harmlosen Wurmes. Es war mir unfassbar, wie ein Mann ausgehen konnte, seinen Bruder zu ermorden, oder weshalb es Gesetze oder Regierungen gab, aber als ich Einzelheiten über Laster und Blutvergießen hörte, da hatte es mit meiner Bewunderung ein Ende. Mit Ekel und Widerwillen wandte ich mich ab. Jede Unterhaltung der Hüttenbewohner erschloss mir neue Wunder. Indem ich den Erklärungen lauschte, die Félix der Araberin gab, wurde mir das sonderbare System der menschlichen Gesellschaft erläutert. Ich hörte von der Ungleichheit des Besitzes, von ungeheurem Reichtum und elendster Armut, von Rang, Abstammung und edlem Blut. Diese Worte veranlassten mich, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich lernte, dass das von deinen Mitmenschen am höchsten geschätzte Gut, eine vornehme und makellose Abkunft, mit Reichtum gepaart ist. Ein Mann kann gelegentlich auch mit nur einer dieser Eigenschaften geachtet werden, aber wenn beide fehlten, sah man ihn, bis auf sehr seltene Ausnahmen, als einen Vagabunden und Sklaven an, der dazu verdammt ist, seine Kraft zum Nutzen der wenigen Auserwählten hinzugeben. Und was war ich? Von meiner Entstehung und von meinem Schöpfer wusste ich absolut nichts. Ich hatte weder Geld noch Freude, noch irgendwelchen Besitz, den ich mein eigen nannte. Überdies war ich mit einer fürchterlich missgebildeten und ekelerregenden Gestalt ausgestattet. Ich war nicht einmal von der gleichen Art wie die Menschen. Zwar war ich wendiger als sie und konnte mit roher Kost bestehen, Ich ertrug äußerste Hitze und Kälte, ohne dass sie meiner Gesundheit einigermaßen schadeten. Ich war wesentlich größer als sie. Wenn ich um mich blickte, sah und hörte ich von keinem, der mir glich. Auch die Bücher wussten nichts über meinesgleichen zu berichten. War ich denn ein Ungeheuer, ein Schandfleck auf Erden, den alle Menschen flohen, den alle verleugneten? Ich kann dir die Pein, die alle diese Grübeleien mir verursachten, nicht schildern. Ich versuche, diese Gedanken zu vertreiben, aber mein Kummer wuchs mit meiner Erkenntnis. Oh, wäre ich doch immer unwissend in meinem heimatlichen Wald geblieben, hätte ich doch nichts kennengelernt außer dem Gefühl des Hungers, Durstes und der Hitze. Welch sonderbare Natur ist doch dem Wissen eigen. Man wird es nicht los, wenn es einmal Besitz von einem genommen hat. Manchmal hätte ich am liebsten alles Denken und Fühlen von mir abgeschüttelt, aber ich lernte, dass es nur ein Mittel gibt, den Schmerz zu überwinden, und das war der Tod. Ein Zustand, den ich fürchtete, ohne jedoch mir etwas Wesentliches unter diesem Wort vorstellen zu können. Ich bewunderte die Tugend und das Gute, liebte die sanfte Art und die liebenswürdigen Eigenschaften meiner Hüttenbewohner. Aber ich war von dem Umgang mit ihnen ausgeschlossen und musste zu Mitteln, mit denen ich ungesehen und unerkannt blieb, meine Zuflucht nehmen. Die sanften Worte Agathens und das angeregte Lächeln der reizenden Araberin waren nicht für meinesgleichen bestimmt. Die milden Ermahnungen des Greises und die lebhaften Darstellungen des geliebten Felix galten nicht Wesen meines Schlages. Ich, Elender, Unglückseliger. Andere Gefühle wurden in mir sogar lebhafter aufgeweckt. Ich hörte vom Unterschied der Geschlechter, von der Geburt und dem Heranwachsen der Kinder, wie dem Vater das Lächeln der Kleinen das höchste Glück bedeutet, wie alles Sorgen und Trachten der Mutter nur auf das kostbare anvertraute Gut gerichtet war, wie der junge Mensch sich entfaltete und Kenntnisse gewann. Ich hörte von Brüdern, Schwestern und all den verschiedenen Verwandtschaftsgraden, die ein menschliches Wesen mit dem anderen verbindet. Wo aber waren meine Freunde und Verwandte? Kein Vater hatte meine ersten Schritte überwacht, keine Mutter mich mit ihrem Lächeln und ihrer Zärtlichkeit beschenkt. Oder, wenn dies doch der Fall gewesen war, so war in meinem Gedächtnis meine Vergangenheit völlig ausgelöscht. In meiner Erinnerung klaffte eine qualvolle Leere, die nichts auszufüllen vermochte. Soweit ich in meinem Leben zurückblicken konnte, war ich von jeher ebenso groß und klobig gebaut gewesen. Weder war ich einem Wesen begegnet, das mir ähnlich war, noch das Umgang mit mir haben wollte. Was war ich? Die Frage drängte sich mir immer wieder auf, und ich konnte sie nur mit einem Stöhnen beantworten. Ich will bald darlegen, wozu diese Gefühle führten, aber lass mich nun erst zu meinen Nachbarn in der Alpenhütte zurückkehren, deren Geschichte in mir so verschiedenartige Gefühle von Entrüstung, Entzücken, Staunen und Verzweiflung erregten, die alle eine noch größere Liebe und Verehrung für meine Beschützer zur Folge hatten, denn Beschützer nannte ich sie gern in einfältiger, halbschmerzlicher Selbsttäuschung.